Magic Music Box. '65, James Last, Hammond A Go Go. Musik aus einer Zeit, als Tausend und eine Nacht noch ein schönes Märchen war. Nicht wie heute, da all dies in den Schmutz getreten wird von Menschen, die es nicht besser gelernt haben. Dazu aus der Online-Mainstream-Presse der letzten Wochen. 1. Flüchtlinge und Religionen. Das Kreuz wird zum Angriffsziel. In manchen Flüchtlingsheimen werden Christen von streng gläubigen Muslimen gemobbt, auch in Berlin. Soll man sie getrennt voneinander unterbringen? 2. Pegida-Demo in Dresden, Volksfest des Rassismus. Pegida hat am Montagabend in Dresden so viele Menschen auf die Straße gebracht wie lange nicht. Die Organisationen setzen auf Eskalation. Die Forderung? Alle ausbürgern, Christen mobbende Muslime und die gesamte Pegida, alle ausbürgern. Die Zukunft geht nur noch gemeinsam. Die Welt ist zu eng aneinandergerückt. Flüchtlinge? In den 70er Jahren floh Alvaro aus Pinochets Chile nach London. Alvaros erste LP, Drinking My Own Sperm, wurde gerade von Feeding Tube Records Amerika wieder veröffentlicht. Latino America. Alvaro lebt übrigens heute in Konstanz. sleep in the streets. The people nothing to eat. The people dance in the streets. The people make love in the street. Passo alla otra. Lasten und der Verries blüht neben süßen gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen. Das Rosmarin und auch den Sellerie füllt Mutter ihre Lebenszeit verfließen. Im Testament wird schnell noch angebracht, vergesst mir nur nicht Vatern zu begießen. Das ist Berlin, wie's weint und wie's lacht. Narzig und kantig wie immer, die Trespassers W aus Holland, die seit den frühen 80ern dort im Untergrund höchst aktiv sind. Das war hier die neue LP, One-Sided Love Affair, auf der es um Berlin, man hat es gehört, und Marlene Dietrich geht, aber eben ohne die alten, ewig durchgenudelten Cover nochmal zu spielen, eine ganz eigene Ansicht von allem. Und hier besingen sie ja auch die, die Berlin besungen haben und schon längst unterm grünen Gras liegen, wie zum Beispiel Rio Reiser. Rio Reiser, dessen Scherben ja auch ein klein wenig daran zerbrachen, dass man mit rausgebrüllter Wahrheit kein Geld verdienen kann. Heute kann man als Musiker schon überhaupt absolut gar kein Geld mehr verdienen. Wer von dem Aldi-Streaming-Dienst gehört hat, wo pro gestreamten Song der Lieferer, der Zulieferer, der Musiker gerade mal noch 0,00003 Cent verdient, also eigentlich gar nichts mehr. Also Rio Reiser, aber da bitte nicht den König, denn den mag ich überhaupt nicht aus tausenden von Gründen, sondern die frühen, die gebrüllten, teils unglaublich naiven Sachen, wenn man sich hier den Text einmal genau anhört. Leider stimmt es immer noch, leider sieht's noch ganz genauso aus. Tonsteine, Scherben, keine Macht für niemand. unterdrücken. Es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Deco aus den USA, Dark City. Darauf gefunden habe ich einen frommen Wunsch. God help the working class. Gott helfe der Arbeiterklasse. Tja. Weiter aus der Mainstream-Presse. 3. Steuern. wie der deutsche Fiskus Apple schützt. Deutschland als Vorreiter gegen Geldwäsche und Steueroasen? Von wegen. Großen Konzernen wie Apple werden lukrative Steuerschlupflöcher gewährt. 3b. Berlin-Charlottenburg. Apple-Fans kampieren am Kudamm. Seit Tagen schon stehen Zelte und Campingstühle vor dem Apple Store am Kudamm, weil dort ab Freitag das neue iPhone 6S verkauft wird. Da warten also ganz genüsslich auf dem Kudamm in Zelten Leute, die es sich leisten können, um danach nicht wenige Euros für ein Smartphone hinzulegen. Woanders in selbiger Stadt warten andere Leute in Zelten auf den kommenden Winter, um weiter frierend auf Anträge zu warten. Und was sagt Deutschland genialste Hip-Hop-Band Agrar Niederhof dazu? Die sagen, was passiert ist, lässt sich nicht mehr zurücknehmen. Und wer sich das Video anguckt, weiß, es geht zur Sache. Was liegt des Bigt Agrar Niederhof? Angriff, halb Zeit und Hauptpfiff, Kamikaze, Overkill, Traubsturm mit Songbrüll, Billianer, Franziskaner und ein Beidl Marianer, Bulldog ohne Handbremse, wie der Sepp, wenn's das kennst. Sau raus, Tiefgas, ja nicht inhalieren, Kruzimento, Mischmaschine, Bedienungsstallieren. Drei Black sei bei, ohne eine betonieren, da müsst man doch gleich jetzt Polizei informieren. Was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Ob es kommen oder nicht, was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Ob es kommen oder nicht, was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Ob es kommen oder nicht, was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Was liegt das Big? Ob es kommen oder nicht, was liegt das Big? Kebri DH Park 38 Moon von Red Green, einer Compilation-Kassette aus Japan. Ja, ist alles wieder da. Vinyl, Kassetten, das Wenige ist wieder das Besondere, wie es eigentlich auch logisch ist. Deswegen dürfte denen hier auch die Meldung, die ich jetzt nochmal sezieren werde, völlig egal sein, weil sie definiert ganz gut, dass wir in einem Zeitalter des Werteverfalls leben. Der Aldi-Streaming-Dienst, jawohl, da verdienen die Musiker, wie gesagt, noch ungefähr 0,000, ich weiß nicht, wie viele Nullen es sind, 3 Cent, also eigentlich nichts mehr. Der Dienst an sich verdient sich dumm und dämlich. Das erinnert mich doch schwer an Facebook und ähnliche Angebote. Dazu später mehr. Zuerst aber mal aus der Online-Mainstream-Presse. 4. Betrug bei VW. Volkswagen beschädigt die Marke Deutschland. Es geht nicht um eine Panne, um Fahrlässigkeit. VW handelte offenbar mit Betrugsabsicht. 4b. VW ohne Verantwortung. Höllensturz eines Weltkonzerns. Der Rücktritt Winterkorns ist Teil des VW-Sturzes. Aber er erklärt und klärt noch nichts. Wertvolle Autos baut man nur, wenn in einem Unternehmen Werte gelten. Und Werte in der heutigen Zeit, Werte, was war jetzt das nochmal? Ach ja, genüsslich im Zelt auf dem Kuhdamm auf das neue iPhone warten, das sind die Werte. Ja, das ist scheußlich, aber eins sollte man nicht machen, resignieren. Meine neue Entdeckung aus England, Dandroid, resignate. Eben nicht resignieren. Dandroid. Gonna change. back what you took, all you've taken from me. You are the cage, I am the animal that you could not tame. I've turned the page, torn you from the book, cause nothing ever stays the same. Knowledge is magic, music box. Produziert für Radio Arababu. Thank you. War, Krieg, von den neuen King of the Tramps. So ein Titel passt ja leider immer. Die Band hat mir auch mal vor kurzem geschrieben, schön ironische Bemerkungen zum Verdienst bei Streaming-Diensten, Verdiensten für die Bands, also eben überhaupt keine Verdienste mehr. Und was aber das Wichtigste wohl ist, die King of the Tramps sind zurzeit in Deutschland auf den Bühnen. Echte handgemachte Musik, sehr Southern Rock-artig. Vielleicht einfach mal hingehen, mal anfassen die Leute, die sind echt und die CD kaufen, das bringt dann auch der Band was. Am besten auf meine Website klicken, lordlitter.de, lordlitter.de. Die Playlists bringen euch dann dorthin, wo die Band spielt. King of the Tramps zurzeit in Deutschland. Bleiben wir doch noch so ein bisschen, wer wo was verdient heutzutage. Weiter aus der Online-Mainstream-Presse. 5a. Störungen bei Facebook. Das Online-Portal kämpft mit den Tücken der Technik und ist wiederholt nicht erreichbar. Facebook finanziert sich vor allem durch Werbung, die im Nachrichtenstrom der Nutzer angezeigt wird. Im vergangenen Quartal machte Facebook binnen einer Stunde im Schnitt über 1,8 Millionen Dollar Umsatz und gut 327.000 Dollar Gewinn. 5b. Globales Vermögen. Die Welt wird reicher, das Geldvermögen rund um den Globus wächst. Den größten Sprung haben zuletzt die Chinesen gemacht. In Deutschland wächst derzeit die Ungleichheit. Irgendwie fällt mir da jetzt spontan die Momentanwerbung eines deutschen Medientempels zu ein, die da heißt: Wer will, der kriegt. Puh. Etwas an den Haaren herbeigezogen, jetzt die neue Life Smith. Darauf gefunden habe ich What You Want, was du willst. Life Smith. You're not gonna save me. Say what you want, but you're not gonna save me. Take what you want, I don't want any. I have what I came with. I've been traveling. Thank you. Einfach mal ohne irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Zusammenhänge eine schöne CD. Cary Grace, Mandip Rock. Das ist eine wiederveröffentlichte EP. Cary Grace kam aus den USA, lebt seit langem in England und kreiert ihren ganz speziellen Sound. Cary Grace. Eine letzte Meldung für heute aus der Online-Mainstream-Presse. Auch wie immer fraglich, ob das so überhaupt stimmt, aber klingt gut. Flüchtlinge aus Afghanistan, der 110-Jährige, der nach Passau getragen wurde. In Bayern kommen täglich tausende neue Flüchtlinge an. Nun überraschte eine Familie aus Afghanistan mit einem Rekord. Dem ältesten Flüchtling. Nächsten Monat mehr Aktuelles. Und rausgehen wir, wie wir reingekommen sind. Musik aus einer Zeit, aber das hatten wir schon. Happy Hammond mit James Last ein paar Jahre später, deswegen vielleicht beschaulicher. Cheerio, bye bye, yours Lord Litter. Thank you. Lord Luther's Magic Music.